Sie trägt farbenfrohe Sachen, ihre Welt ist kunterbunt. Danke, weilen meine alten Ängste nicht mehr unter uns. Ich bin froh, dass ich dich habe, Babe, du gibst mir so viel wieder. Bei jedem meiner Gigs bist du mein eigener Cheerleader. Ich kann dir nicht viel geben, doch kann Danke sagen. Ich bin unentschlossen, doch bei dir wollte ich nicht lange warten. Zweimal schreiben hat gereicht, ich war verliebt in dich. Und mein ganzes Leben dachte ich, so etwas, das gibt es nicht. Noch nie war ich so sicher, das ist völlig unbekannt. Heute trage ich meine Liebe in ein anderes Bundesland. Was sind 100 Kilometer gegen unser ganzes Leben? Es sind jeden Tag 2 Stunden Fahrt, die uns zum anderen fehlen. Nur deshalb check ich WhatsApp, Instagram und Horoskope. Ich bin bei dir in einer Stunde, doch für mich vergehen 3 Monde. Ich brauch dich jetzt bei mir, ich kann nicht warten, ich dreh durch. Sonntagabend wieder heimzufahren ist meine größte Furcht. Sie trägt farbenfrohe Bändchen mit meinem Namen als Aufschrift. Sie ist clean, doch bei der Mucke ist sie hart wie auf Rauschgift. So wie 1000 andere Mädels, doch ich schwör, sie ist die eine. Wenn ich sie, dann nehm ich keine und bleib lieber alleine. Jedes Mal, wenn ich in deine Augen blick, ist das drumherum nicht wichtig, denn für uns zählt nur der Augenblick. Nix Vergangenes und nix Böses, es gibt wirklich nix was Schönes. Doch dein Lächeln lässt mich hoffen, weil du meinen Mindfuck tötest. Wir beide tun uns gut, Baby, lass uns Eis essen. Etwas chillen in der Sonne und das ganze Leid vergessen. Deine Aura, sie färbt ab auf mich, die Mucke kann jetzt lachen. Sie kann weinen, sie kann hassen, sie kann fühlen, wie wir es schaffen. Ich geb dich nicht mehr her, denn du bist meins und ich bin deins. Wir können alles schaffen, Baby, sind wir zwei noch vereint. Du hast Köpfchen, du bist clever, du siehst aus wie Cinderella. Selbst nach einem Jahr Beziehung schlägt mein Herz bei dir noch schneller.